So vieles im Leben schon gesehen. Ich glaub, ich brauch dich auf dem Weg. Hab so vieles im Leben schon erlebt. Ich glaub, heute ich brauch euch auf dem Weg. Ich hab euch so vieles zu erzählen über meine Wunden. Deshalb brennt die Stimme so wie Dynamit in meiner Lunge. Ihr seht zwar diesen Typen posen in seinen Gucci-Schuhen, aber nur weil er nix hatte, vielleicht ist das meine Genugtuung. Und du denkst, ich hab Fuß gefasst in der Rolle eines Superstars, mich selbst verwirklicht und mein Hobby zum Beruf gemacht. Das stimmt nicht, ich hab meine heile Welt eingetauscht in Hype und Geld. Mamas Wolldecke gegen feinen Pelz. So vieles zu erzählen über meine Wunden. Deshalb brennt die Stimme so wie Dynamit in meiner Lunge. Vielleicht hab ich dir kein Enkelkind geschenkt, Baba. Aber wie auch, wenn es in mir brennt, Baba. Du hieltst mich für einen vernünftigeren Weg bestimmt. Auf meinen Schritten ins Verderben warst du Gegenwind. Vielleicht ist das, was ich mach, nicht was du wolltest. Aber heute seh ich deine Augen glitzern, weil du stolz bist. Bin oft weg, doch du bleibst in meinem Gedächtnis. Ich sterbe beim Gedanken, dass die Zeit mit dir begrenzt ist. Du bist der Kopf und die Art, wie ich so denke. Die Beine, die mich tragen und die Arme, die mich lenken. Ich beschütze dich vor allem, meine Schwester. Du bist mein Leib, meine Seele und der Herzschlag. Ich werde immer bei dir stehen, ich bleib für immer. Meine Nichten und Neffen sind doch meine Kinder. Es gibt keinen, der mich auf Bein wie meine Schwester hält. Und mein Bruder, wir drei gegen den Rest der Welt. Bruder, du hast es am schwierigsten von allen. Doch trägst in dir die größte Liebe von uns allen. Ich würd mein Lachen eintauschen gegen dein Leid. Mein Feind ist dein Feind und dein Feind ist mein Feind. Deinen Platz bei mir, den kann dir keiner nehmen. Ich würd auf Knopfdruck sterben, damit du weiterlebst. Alles Hunde, alles Strolche. Doch wir sind deren Männer, wir sind zwei Wölfe. Wir wissen beide nicht, wohin der Wind uns weht. Doch werden mit uns gehen, egal wohin wir gehen. Und jetzt du, du bist das Schönste auf der Welt. Du bist meine Königin der Welt. Meine Mutter, das Blut, das durch die Adern fließt. Unter deinen Füßen liegt das Paradies. Du bist das Herzstück, hast mich immer verstanden. Ich weiß, ich bin immer mit dir in Gedanken. Ich muss irgendwo ans Mic und muss live rappen. Doch weiß, meine Mama weint, weil ich weit weg bin. Allah, du bist die Luft, die ich atme. Du bist der einzige Schutz, den ich habe. Du bist die Hoffnung für alles, wenn ich Krisen schieb. Der einzige, vor dem ich niederknie. Hab so vieles im Leben schon gesehen. Ich glaub, ich brauch dich auf dem Weg. Hab so vieles im Leben schon erlebt. Ich glaub, heute ich brauch euch auf dem Weg.